Ich habe den Auftrag meiner Fraktion, deren Standpunkt zum Problem der Präambel vorzutragen. Wir sehen in der Präambel nicht einen rhetorischen Vorspruch, den man aus Gründen der Dekoration und der Feierlichkeit dem eigentlichen Text voranstellt. Wir sehen darin ein wesentliches Element des Grundgesetzes. Von ihr aus erhält es seine eigentliche politische und juristische Qualifikation. Darum muss unserer Meinung nach die Präambel alles enthalten, was zu einer ausreichenden Kennzeichnung unseres Werkes erforderlich ist. Sie muss enthalten das Warum unserer Tätigkeit. Der Leser des Grundgesetzes muss wissen, warum es zu diesem Grundgesetz kommen musste und warum nicht etwas anderes, vielleicht Normaleres als dieses Grundgesetz geschaffen werden konnte. Die Präambel muss weiter die Quelle der Gewalt und des Rechtes nennen, die bei der Schaffung des Grundgesetzes wirksam wurden. Sie muss sagen, wer der Schöpfer des Grundgesetzes ist und was ihn legitimiert hat. Sie muss weiter dartun, was dieses Grundgesetz sein soll und was es nicht sein soll. Insbesondere, was die räumlichen und zeitlichen Grenzen seiner Wirksamkeit sind. Und schließlich muss in Anbetracht der Ungewöhnlichkeit der Situation zum Ausdruck gebracht werden, was dem deutschen Volke zu tun noch aufgegeben bleibt. Die Präambel sollte darum die Umstände, die unsere Tätigkeit erforderlich machen und unseren Willen begrenzen, darlegen.